Bis zu den Nachrichten noch eine ähnliche Gruppe, denen man auch allzu gerne nachsagt, dass sie im Fahrwasser von Depeche Mode umherschippern. In Deutschland jedenfalls, wen wundert, sind sie recht erfolgreich. Hören wir bis zu den Nachrichten noch Mesh. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck. Me round and tell me that you'll never let me drown. Touch me slow, like your fingertips might never let me go. But you know.